Das Lied hat ja richtig angeheizt. Da ist man langsam warm geworden und da hätte man weitermachen können. Ich liebe solche Lieder, die hineinsprechen in das, was Gott tun wird, hinein in die Zukunft sprechen wird. Man nennt das auch prophetisches Hineinreden und davon bin ich vollkommen überzeugt. Und das wissen wir, dass Gottes Herrlichkeit erscheinen wird. Und so ist das ja auch unser Gebet, unser Wunsch für Israel und für die Nation, dass Gott sein Reich aufrichtet. Und das erfüllt mich mit Hoffnung, denn er hat doch die Möglichkeit, das zu tun, oder? Er hat doch die Möglichkeit, das zu tun. Ich möchte heute einfach mal jemanden kurz vorstellen, der sehr, sehr bekannt ist. Und es wäre eigentlich die Instagram-Story oder die Facebook- oder Bild-Zeitungs-Story schlechthin. Schriftsteller, Autor, Gründer von vielen Unternehmen, jemand, der Einfluss auf Millionen von Menschen hat, über Generationen würde das noch weiter haben. Jemand, der Menschen verändert hat, der ganze Städte aufgebracht hat. Und man könnte weiter anreihen und weiter erzählen von jemandem, der große, große Erfolgsstorys geschrieben hat. Ich spreche von keinem Schauspieler, ich spreche von keinem Politiker, sondern ich spreche von Paulus. Der ist ein Begriff, oder? Von dem haben wir gerade eben gelesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Ja, und es wäre eine Erfolgsstory, wenn man das so in die Bildzeitung mal reinpackt. Jemand, der mehrere Bücher geschrieben hat, aus dem Gefängnis sogar heraus, der sich nicht hat demotivieren lassen. Das wäre doch in der heutigen Zeit so eine Erfolgsstory, oder? So in den öffentlichen Medien, das würde bestimmt irgendwo gut kommen. Und so habe ich mich gefragt, so ist das doch oft mal, man liest einfach von Leuten, die richtig gut drauf sind, die irgendwo Erfolg hatten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wer so im Social Media unterwegs ist. Ich bin da ab und zu unterwegs, ich bin jetzt nicht derjenige, der danach süchtig ist. Aber es gibt Leute, die sind stundenlang jeden Tag am Gucken und Machen und Tun. Aber eins fällt mir so generell auf. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, wahrscheinlich schon. Von Leuten liest man doch immer so die Schokoladenseiten, oder? Gut, jetzt fangen wir mal nicht bei Leuten an, das fangen wir mal bei uns ganz persönlich an. Ja? Man sieht doch immer nur so die Schokoladen und besten Seiten von jemandem. Kennt ihr das? Hand aufs Herz? Das kennen wir doch alle. Ja, also so wie ich jetzt hier aussehe, das ist meine Schokoladenseite. Und die zeige ich doch gerne. Da dürfen wir doch auch stolz drauf sein. Also schön gekleidet, schön angezogen, gestriegelt und sauber gemacht und die Haare gut gemacht. Und am Morgen dreimal die Zähne doppelt so gründlich geputzt und so weiter. Wer zeigt sich denn so nicht gerne? Darf ich das mal wissen? Wer würde sich gerne andersrum zeigen? Darf ich das mal wissen? Nein, also da sind wir doch alle irgendwo eins, oder? Und das ist auch gut so. Ich glaube, es ist gut, wenn wir anders von der besten Seite uns zeigen und wenn wir das Beste tun, dass sich unser Umfeld auch irgendwo wohlfühlt. Aber jede Erfolgsstory oder hinter jedem, der Erfolg hat, steckt oftmals eine ganz andere Geschichte. Und was mich an Saulus oder an Paulus so begeistert, das ist, dass er aus einer Geschichte herauskommt. Und wir wissen, Paulus ist derjenige, der heutzutage noch Gemeinden prägt. Wir haben das vorhin auch gehört, was du kurz gesagt hast. Ja, der ganze Briefe geschrieben hat, von dem ganze Gemeinden heutzutage noch inspiriert werden durch die Briefe. Größtenteils im Neuen Testament sind das die paulinischen Briefe. Von dem werden wir inspiriert, aber der hat eine Story, der hat eine Geschichte. Und wenn ich mir diese Geschichte angucke, wisst ihr, was mir das macht? Das macht mir Hoffnung. Richtig geniale Hoffnung. Das macht mir Hoffnung für mein Leben. Denn Saulus kam aus einer Situation heraus, der überhaupt, wo für Gottes Reich überhaupt keine Hoffnung gewesen ist. Wo man sagen kann, den mal irgendwie für Gottes Reich einzusetzen, zu gebrauchen, diesen Verfolger von Christen, und wir haben das gerade in dem Text gelesen, da hätte man doch, wenn man den so kennt, sagen können, hey, Moment, der ist abgeschrieben, der Kerl. Das ist der größte Christenverfolger, den es gibt. Und jetzt bleiben wir mal ganz persönlich. Ich fasse das mal so für unser Leben zusammen. Und das ist so meine Einleitung für die Predigt. Ihr wisst, meine Einleitung dauert immer so eine halbe Stunde und dann fange ich an zu predigen. Nein, so lange möchte ich euch nicht quälen oder guttun damit. Aber ich möchte das mal so als kleine Einleitung gebrauchen. Weißt du, das macht mir Hoffnung für mich und Hoffnung für dich. Vielleicht sagst du, ach, kann Gott mich überhaupt irgendwo gebrauchen? Funktioniert das überhaupt? Und ich möchte dir heute Morgen sagen, ja, das funktioniert. Wenn du in dein Leben hineinguckst und da irgendwo siehst, hey, ich weiß gar nicht, ja, ich bin so in eine Normalität reingekommen, in so einen Trott reingekommen, wenn ich dann den Ausdruck mal so gebrauchen darf, in eine Gewohnheit reingekommen, oder steck irgendwo so in einem Schienensystem drin, wie so ein Zug, der einfach nur seine Bahn fährt, aber viel machen und tun für Gott, das kann ich nicht mehr, fehlt zu die Motivation. Ich möchte dir heute Morgen sagen, da ist Hoffnung. Da ist Leben, was Gott geben kann. Wenn wir uns Saulus angucken, was Gott aus dem gemacht hat und der bis heute, obwohl er gar nicht mehr lebt hier auf dieser Erde, der bis heute Geschichte schreibt, dann macht mir das Hoffnung, dass Gott deine Geschichte, die du hast, nehmen kann, daraus etwas machen kann und dich gebrauchen kann. Und ich tauche einmal in diese Geschichte ein, die wir gerade vorgelesen haben. Saulus wird von Jesus persönlich gerufen. Und in dieser Geschichte lesen wir, die fängt so an, dass Saulus mit vollem Hass, heißt es, alle verfolgte, die an den Herrn glaubten. Und dann interessant, er hat sich Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben lassen. Und dann heißt es, er reiste nach Damaskus. Was ich hier interessant finde, ist, Saulus war in seinem Element. Er war einfach dabei, das zu tun, was er immer getan hat. Er war unterwegs, um es Christen schwer zu machen, oder? Er war dabei und war mal wieder unterwegs, um irgendwelche Schreiben, irgendwelche Empfehlungen und Genehmigungen sich zu holen und weiterzugeben, damit man Christen töten kann. Also stellt euch diesen Karriereruf mal vor, ja? Und da war er vollkommen drin, überzeugt vollkommen drin. Ich finde das gut, wenn man irgendwo überzeugt vollkommen drin ist, oder? Also eins hat er richtig gemacht, er war überzeugt von dem, was er tat. Aus seiner Sicht, habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, ich finde den Gedanken interessant, aus seiner Sicht war Saulus richtig unterwegs. Aus seiner Sicht hat er alles richtig gemacht. Und ich glaube, dass wir in Gottes Reich Menschen brauchen, dass Gottes Reich Menschen braucht, die überzeugt sind von ihm selber. Da kommen wir später zu, okay? Aber erstmal dazu, Saulus war in seinem Element unterwegs. Und was ich jetzt hiermit sagen möchte, ist Folgendes. Er tat das, was er immer getan hat. Das heißt, und auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, ergab Saulus plötzlich ein blendendes Licht. Und ich glaube, das, was wir als Christen brauchen, das Erste, wenn wir für Gott effektiv sein wollen, ist, dass Gott uns ruft. Und wie tut Gott das? Und dieser Text zeigt uns das hier ganz klar auf. Saulus war unterwegs in dem, was er immer getan hat. Und dann heißt es, und auf einmal umgab ihn ein blendendes Licht. Du bist oder wir sind Gerufene von Gott. Und wie geschieht das, dass Gott uns ruft? Ganz einfach. Ich habe das mal so definiert. Gottes Rufen kommt in unseren Alltag hinein. Und das begeistert mich persönlich. Weißt du, Gott, dem Gott Israels, dem wir dienen, dem wir kennen, ich gehe davon aus, jeder von uns kennt ihn heute Morgen oder kennt ihn. Jeder, der heute Morgen hier ist, kennt diesen Gott Israels, hat ihn kennengelernt. Aber das begeistert mich, dass er nicht irgendwo ferne ist, dass er nicht irgendwo weit weg ist, sondern dass er sich immer wieder entscheidet, in unseren Alltag hineinzukommen, in dem, was wir gerade tun. Er ist kein Gott, der vielleicht abends und morgens mal kurz nur da ist für uns oder verfügbar ist, wenn man seine Bibel aufschlägt und seine 5 Minuten Zeit mit ihm hat. Nein, er kommt, es heißt, auf der Reise nach Damaskus umgab Saulus ein helles Licht. Dieser ewige Gott kommt in deinen Alltag hinein und dann fängt er an, zu dir zu sprechen. Und ich habe das weiter so definiert, dass es doch sein Wort selber ist, was er an uns richtet in unserem Alltag hinein. Das macht mir totale Hoffnung für mich. Nein, ich bin nicht verloren deswegen, sondern ganz im Gegenteil, ich werde gesehen. Ich möchte dich ermutigen an diesem Morgen, dass Gott in deinen Alltag hineinkommen möchte. Dass sein Rufen in deinen Alltag hineinkommen möchte. Nicht nur in deine Routine, sondern auch ganz zwischendrin. Hätte ja auch sein können, dass es, weil Saulus ja ein Schriftgelehrter war, hier hätte ja auch stehen können, und als Saulus in der Synagoge war, wie man es dann jeden Tag so tut, in die Synagoge zu gehen, seinen schönen Gottesdienst zu halten. Da war er überzeugt von, ja, war er ein Gelehrter. Da sprach das Wort zu ihm, sprach der Herr zu ihm. Ich finde das toll, wie Gott so außerhalb der Box agiert, wie wir manchmal denken. Ich glaube, dass Gott ganz persönlich zu uns in unseren Alltag hineinsprechen möchte und dass er es auch tut. Die Frage ist, hören wir es? Ich möchte dir sagen, Gott ruft dich im Alltag und möchte diesen Punkt einfach mit dir mal so mit einer Frage abschließen oder eine Frage dir letzten Endes mit auf den Weg geben, die hier letzten Endes drin steckt. Bist du noch offen für Gottes Rufen in deinem täglichen Leben? Es ist doch sein Wort selber, das uns ruft, oder? Das wissen wir ganz klar. Wir haben jetzt den Vorteil, dass Paulus irgendwann uns die Schrift ausgelegt hat und uns dann Dinge erklärt, wie das ewige Wort, Christus selber und so weiter. Was er an dem Moment aber noch nicht verstanden hat, war, dass es das Wort selber war, was ihn erreicht hat. Und Gottes Rufen ist immer gebunden an ihn selber. Also Gott ruft niemals jemanden, ohne auf sich aufmerksam zu machen. Sein Rufen hat nämlich immer den Adressat, dich selber, und der Absender, das ist er selber. Und das finde ich auch eine ganz, ganz geniale Sache, denn wenn Gott sein Wort sendet, dann sucht er immer unsere, im Englischen sagt man Response. Ich habe das nicht richtig in ein gutes Wort bekommen. Sucht er immer eine Antwort. Er sucht immer eine Rückantwort von uns. Wenn Gott zu uns spricht, dich ruft, dann erhofft er sich eine Reaktion von dir selber. Und ich möchte dich fragen, suchst du noch nach seinem Wort im Alltag? Und ich rede nicht davon, einfach von 3 Minuten vielleicht in deine Bibel reinzugucken oder vielleicht mal kurz an Gott zu denken. Erwartest du noch, dass Gott dich im Alltag ruft? Oder hörst du ihn noch? Das ist ja auch eine ganz interessante Frage. Hörst du Gott noch in deinem Alltag? Brauchst du jetzt heute Morgen nicht hier beantworten, indem du nach vorne kommst und das sagst, ja oder nein, sondern einfach nur mal auf diesen Weg mitgegeben für dich nach Hause. Erwartest du noch Gottes Rufen in deinem Alltag und hörst du ihn noch? Und nein, ich bin da nicht perfekt drin, aber ich sage mir, hey, ich brauche das viel mehr. Also wenn euch das nicht gefällt, was ich sage, mir gefällt es, weil ich adressiere es an mich. Ich adressiere es an erster Stelle an mich. Ja, ich brauche mehr von dem Hören von Gottes Rufen in meinem Leben. Punkt. Und möchte dich damit hineinnehmen und dich ermutigen. Bitte, mach dich dafür offen. Öffne dich dafür, dass Gott in deinen Alltag, in dem, was du täglich tust, hineinkommen darf und zu dir reden darf. Und er möchte das. Weißt du, weil er ist kein großer alter Opa, der im Himmel sitzt mit dem großen langen Bart und darauf wartest, dass du irgendwas falsch oder richtig machst. Der ist daran interessiert, eins mit dir zu sein. Und so drückte sich doch Jesus einmal aus und sagte, wie ich eins bin mit dem Vater, so sollt ihr untereinander eins sein und ihr eins sein in mir, in ihm selber, in Christus selber. Er sehnt sich also nach dieser engen Beziehung zu dir und nur daraus kannst du sein Rufen immer wieder hören, weil er das Wort selber ist. Jetzt komme ich hier zum zweiten Punkt. Saulus ist gerufen worden. In dem, was er tat, in dem Alltag, für ihn vollkommen normal, da kam Gott hinein. Und er fordert ihn heraus, fordert ihn auf. Und jetzt passiert Folgendes. Wir lesen hier, es umgab Saul plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Ich habe das hier einmal so für mich selber so beschrieben. Saulus ist in diesem Moment begnadet worden. Wenn Gott ruft, hat er immer den Hintergrund dazu oder immer den Wunsch dazu, jemanden zu begegnen. Das ist das Gleiche, wenn ich meine Tochter oder meine Kinder rufe. Die Kleine, da geht es ein bisschen einfacher noch, so wenn ich so rufe, Rachel, komm mal kurz her, dann hinterfragt sie relativ wenig, was ich möchte. Fängt aber auch schon langsam an. Bei den Großen, Andreas, du kennst das, ist das mittlerweile so, du bist in einem Zimmer, bist irgendwo in der Küche, willst irgendwas von ihnen oder irgendwo und rufst sie. Und dann ist ganz oft die Antwort, ja, was ist denn? Weiß nicht, ob ihr das kennt. Und wenn ich dann rufe, hey, komm doch einfach her, worum geht's denn? Was willst du? Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Ich finde das bei Gott so genial. Wenn Gott ruft, dann geht es immer darum, dass er uns persönlich adressiert. Also erstmal geht es darum, wenn Gott ruft, ja, er möchte uns seine Gegenwart, seine Gnade zeigen. Er möchte sich selber uns offenbaren. Und was bedeutet das? Er zeigt uns seine Gnade. Das ewige Wort ist Mensch geworden, um nicht ein Hero auf dieser Welt zu werden, sondern um den Menschen seine Gnade zu zeigen. Und jetzt ist Saulus gerufen worden und es heißt, ein helles Licht hat ihm gegeben. Dieses helle Licht, ich habe früher immer gedacht, das ist eine Strafe Gottes an ihn gewesen. So nach dem Motto, er sieht ihn, dieses Licht kommt auf ihn und deshalb ist er blind geworden, weil es diese Strafe war, du verfolgst meine Gemeinde, jetzt mache ich dich erstmal blind. Aber als ich diesen Text, das war für mich auch ganz neu, etwas studiert habe, ist das für mich ganz, ganz anders auf einmal rübergekommen. Wenn Gott hätte Saulus bestrafen wollen für das, was er gerade tut, dann hätte er ihn umgebracht sofort. Dann hätte er nämlich diesen Auftrag, in dem Saulus unterwegs war, Christen und Gemeinden zu verfolgen und Menschen hinrichten zu lassen, den hätte er damit gestoppt, indem er ihn umgebracht hätte. Richtig? Und es heißt, Saulus sah dieses helle Licht. Interessanterweise, von den anderen heißt es, dass sie gar nicht gehört haben, dass sie gar nicht gesehen haben, was da geschehen ist. Denn es heißt, Vers 7, die Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Ist euch das mal in dem Text aufgefallen? Sie hatten die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Und es heißt über Saulus, ein helles Licht umgab ihn und weil er das gesehen hat, ist er blind geworden. Und ich bezeichne das, das ist Gottes Gnade gewesen, dass er das sehen durfte. Und durch die Gnade, die er gesehen hat, dass er Gottes Gegenwart selber sehen durfte mit seinem inneren Auge und auf einmal blind geworden ist, ich packe das mal in so ein Beispiel hinein. Saulus war unterwegs für die Dunkelheit, richtig? Der war unterwegs einfach für die Finsternis. Der Teufel hat ihn gebraucht, um mit Christen umzubringen. Und natürlich wollte der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderbringen, was wollte er machen? Die Gemeinde aufhalten. Der hatte Wachstum für Gottes Reich aufhalten, weil jetzt der da unten festgestellt hat, Christus ist auferstanden, der ewige Gott hat seinen Plan hier erfüllt, ewiges Leben für die Menschen ist freigesetzt worden, konnte nicht aufhalten. Was tat er jetzt, der da unten? Er versuchte, die Christen jetzt alle umzubringen. Und dadurch geschieht Folgendes. Da hat sich jetzt jemand mit einreihen lassen und das ist hier, wie gesagt, Saulus gewesen. Und jetzt hat Gott wieder einen Plan innerhalb eines Planes. Das finde ich so spannend auch für Israel. Gott hat einen Plan innerhalb des Planes von anderen. Und jetzt sieht Saulus auf einmal dieses helle Licht. Und ich packe das mal in dieses Beispiel hinein. Also er war erfüllt von Dunkelheit. Er war in Dunkelheit unterwegs. Er erfüllte den Plan des Teufels in gewisser Weise. Kennt ihr das, wenn es in einem Raum ganz dunkel ist und du noch nicht mal aufgewacht bist und jemand kommt rein, wenn du aufgewacht bist gerade und macht das Licht auf einmal an, boom, ganz hell. Kennt ihr das, wenn die Augen sich erstmal so dran gewöhnen müssen? Das tut fast weh in den Augen. Das ist so... oftmals der letzte Mal, meine Frau dafür, bin ich etwas lauter geworden, habe gesagt, mach das Licht aus, ich habe schon geschlafen. Sie kam rein und hat gedacht, ich schlafe noch nicht, hat alle Lichter angemacht. Und ich bin in meinem heiligen Schlaf geweckt worden. Habe noch die Augen aufgemacht und das ist eine furchtbare Situation, sowas. Das hat mich in eine Krise versetzt. Keine Angst, wir haben die überwunden, ja. Also brauchen deswegen jetzt keine Seelsorge, aber... Wenn wir Licht sehen, ist das das Gegenteil von Dunkelheit. Und das versetzt uns erstmal in eine verblendete Situation hinein. Und Saulus war so voll von Dunkelheit und als Christus ihm mit seinem Licht, als Gott selber hineingekommen ist, hat ihn das deshalb erstmal blind gemacht, weil er das Licht überhaupt nicht gekannt hat. Es war nicht seine Umgebung. Und gleichzeitig war es Gottes Gnade, die ihn dadurch erreicht hat. Nein, er hat ihn nicht umgebracht. Er hat ihn auch nicht bestraft. Sondern die Schlussfolgerung hieraus ist, wenn wir Gottes Licht sehen, wenn wir erkennen, was Gott eigentlich ist, wer er ist, wie er wirklich ist, dann wird uns das erstmal uns selber reflektieren, wer wir sind. Dunkel, verloren, voller Hoffnungslosigkeit, voller Dunkelheit. Und das reflektiert mit Licht, das macht einen blind. Und was ich auch interessant finde, in dem weiteren Verlauf ist hier kein Wort davon zu lesen, dass Saulus sich darüber beschwert hat, dass er jetzt blind ist. Finde ich auch sehr interessant. Ganz andersrum gesagt, es heißt in dem Text, als er dann zu Ananias nachher gekommen ist, er hat 3 Tage lang nichts gegessen und ich glaube sogar nichts getrunken. 3 Tage lang. Fasten war in der jüdischen Tradition definitiv auch eine Hingebungsform an Gott, an den Gott Israels. Und das tat er jetzt, weil er auf einmal erkannt hat, mir ist der ewige Gott persönlich begegnet. Er hat also erkannt, es war jetzt keine Strafe, die auf mich zukam. Und wie gesagt, interessant ist, dass hier nicht die Rede davon ist, dass Saulus sich jetzt beschwert hat. Jetzt bin ich noch blind, was soll das? Gott, was machst du jetzt? Jetzt verfolge ich dich noch mehr, jetzt werde ich deiner Gemeinde noch größeren Schaden anrichten. Sondern nein, er hat seine Begleiter gebeten, ihn dahin zu bringen, wo Gott ihn hinführen wollte. In anderen Worten, er hat, als er Gottes Licht erkannte, hat er erkannt, es ist Gottes Gegenwart, Jesus selber erkannte, hat er erkannt, es ist seine Gnade, die mich jetzt getroffen hat. Die äußere Blindheit, das war für ihn zweitrangig, das war für ihn überhaupt gar keine Frage. Aber er erkannte seine Gnade, die ihm begegnet ist. Und ich möchte dich mal in den Alltag ganz einfach mit hineinnehmen und diesen Punkt auch an dich und an mich nochmal so fragend abzielen. Wo im Alltag haben wir die Möglichkeit, auf Gottes Gnade zu reagieren? Wo im Alltag reagieren wir auf Gottes, nicht nur Rufen, sondern auf Gottes Gegenwart, die zu uns kommt? Weißt du, ich glaube, es geht bei uns Christen gar nicht darum, dass wir Bibel lesen, dass wir in Gottesdienst gehen. Das sind alles gute Dinge, aber es geht ganz, ganz viel mehr darum, dass wir Zeit mit dem Vater verbringen. Deshalb lesen wir Bibel. Deshalb gehen wir in den Gottesdienst. Deshalb suchen wir Gemeinschaft untereinander. Weißt du, es geht Gott um eine ganz einfache Sache. Er möchte Intimität mit dir und mit mir haben und leben. Und ich möchte dich fragen, wo erkennst du im Alltag sein Licht, seine Gnade, das Licht, was zu Paulus kam, Saulus, das war seine Gnade, dass Jesus ihm begegnet ist. Und was tat er darauf? Er hat sich auf den Weg gemacht. Und wo erkennst du im Alltag sein Licht? Und sein Licht steht immer für was? Für Wahrheit. Licht ist immer das Gegenteil von Dunkelheit, oder? Und wenn seine Wahrheit zu dir kommt im Alltag, dann möchte ich dich fragen und auch gleichzeitig an mich, reagieren wir darauf? Reagieren wir darauf, wenn Gott zu uns spricht? Reagieren wir, wenn er mit seinem Wort, mit seiner Gegenwart, mit seinem Licht zu uns kommt und zu uns spricht? Ich gebe hier ein ganz einfaches Beispiel. Man denkt ja immer so an ganz große Sachen, Hokus Pokus, Spooky, also weit ferne Sachen, die geschehen müssen. Aber nein, es ist im Alltag, weil Gott ein Gott ist, der nochmal war der erste Punkt, der im Alltag zu uns kommt. Und mit was kommt er? Er kommt mit seiner Gnade, mit seinem Licht, mit seiner Wahrheit und gibt uns dann Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ich gebe hier ein ganz einfaches Beispiel. Ich komme ja auch aus einem ganz normalen familiären Hintergrund. Ich habe Familie. Ja, wie gesagt, man zeigt sie immer von seiner Schokoladenseite, auch sonntags. Und es ist nicht so, dass ich jeden Tag so da stehe und wie ein Pastor von der Kanzel predige und so weiter. Andreas kennt mich sehr, sehr gut und ich kenne Andreas sehr gut. Einige, die mich gut kennen, wissen, ich bin ein ganz normaler Familienmensch. Und es war mal wieder eine dieser Stresssituationen, die zu Hause aufkam. Es war dreckig in der Küche und ich kam nach Hause. Ich war genervt, weil ich lange unterwegs war. Und die Kinder wollten nicht hören. Und meine Frau kam auf mich zu. Und heute war dies und das. Und die Kinder haben das und das gemacht. Und ich habe gesagt, lasst mich bitte alle erst einfach mal in Ruhe. Und die Kiste schaukelte sich so hoch. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Bei euch wahrscheinlich nicht. Es kommt bei Leuten vor, die im Harz wohnen, ja? Hier in Schneewelling war das nicht groß, aber im Harz, nein. Und es schaukelte sich dann so hoch und mal wieder kam in dem Moment, und dann auf einmal haben sich alle verzogen. Alle waren sich untereinander uneinig, es war Streit. Jetzt kam ich von außen rein, habe versucht, ein bisschen Ruhe reinzubringen und einfach zu sagen, hey, das und das. Und auf einmal, dann war ich der Schuldige. Und mit einmal war die Küche, wo der Kriegsplatz war, leer. Alle haben sich verzogen. Meine Frau im Schlafzimmer, meine Kinder in ihre Zimmer. Auf einmal war Papa der Böse gewesen. Obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ich habe nur einmal eine kurze Ansage gemacht. Das reicht, genau. Das ist wie so der Löwe, der von außen reinkommt und jetzt versucht, Ruhe in das Löwenrudel reinzubringen. Ja? Nur, dass mein Brüllen in dem Sinn, das in Form eines Löwen jetzt keine Ruhe und Balance reingebracht hat, sondern eher Angst und jetzt ist der Böse. So. Jetzt geschah Folgendes. Jetzt saß ich da, habe mir erstmal einen Kaffee gemacht und saß da. Und auf einmal geschieht das, was geschehen kann und auch geschieht, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Mit einmal rief Gott, mit einmal kam seine Gnade, sein Licht hinein. Er hat gesagt, Ruben, mach doch einmal die Küche schön sauber. Wie bitte, was? Herr, bist du es wirklich? Das kannst nicht du sein. Im Alltag kommt Gottes Reden. Jetzt hört sich das so super heilig an, als ob ich der super Heilige bin, ja, der das jetzt irgendwie, nein, Moment, das ist Gottes Gnade, die zu mir in dem Moment kam. Und wisst ihr was, in dem Moment, nach einiger Zeit, ich habe es getan. Und das hat nachher so ein bisschen Verwunderung ausgelöst und es hat nachher ganz viel Ruhe und Entspannung in die Situation hineingebracht. Wie gesagt, jetzt bitte behaltet das Bild von mir, dass ich sowas immer mache, okay? Ja, das ist also mit diesem Bild sollt ihr bitte gehen, okay? Okay. Aber weißt du, was das bewirkt? Es bewirkt Frieden. Und mit einmal kam etwas hinein, womit ich nicht gerechnet habe. Ich hätte auch sagen können, nein, mache ich nicht. Ich hätte auch sagen können, Moment, ich bin im Recht. Ich bin hier im Recht. Ich habe hier doch, ja, die Situation voll verstanden, voll im Griff. Nein, Moment. In dieser Situation war es sein Wort, sein Licht, was hineinkam. Und was fehlte jetzt? Nur noch dieser eine kleine Schritt, damit sein Licht Auswirkung zeigt. Das war mein Gehorsam. Mehr nicht. Dein Reagieren auf sein Reden, auf sein Licht in deinem Alltag, auf sein Wort, okay? Er ist das ewige Wort, er ist das Licht der Welt. Und wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, durch sein Wort zu lesen, Gemeinschaft mit ihm selber und darauf reagieren, nur dann kann es Auswirkungen zeigen. Seid ihr noch dabei? Ich komme auch zum letzten Punkt. Wir sind Gerufene. Saulus war gerufen. Im Alltag kam Gott hinein und rief. Er war begnadet, weil Gott ihn gerufen hat und er darauf reagieren durfte. Das heißt nämlich, als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Und dann heißt es, nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und das andere ist, weil wir begnadet sind, zeigt uns das, dass wir Gesandte sind. Oder ich definiere es nochmal ein bisschen anders. Weil wir realisieren, dass wir begnadet sind von ihm, möchten wir von ihm gebraucht werden und Gesandte sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es noch niemals erfahren, dass Gott mich gezwungen hat, etwas für ihn zu tun. Richtig? Ich glaube, Gott motiviert immer selber. In dem Sinne, er tut etwas an uns und für uns. Und wenn wir erkennen, was er für uns tut und getan hat, reagieren wir darauf. Aber er zwingt uns niemals. Und Gott hat mich noch niemals gezwungen, irgendetwas für ihn zu tun. Und keines der Apostel, die vor uns die Geschichte geschrieben haben, weder ein Saulus noch irgendjemand anderes, ist gezwungen worden, irgendetwas für Gott zu tun. Denn Gottes Reich ist nicht aufgebaut auf Druck oder auf Befehlen, sondern es ist aufgebaut auf sein Opfer und auf seine Liebe. Wenn ich über diesen Punkt nachdenke, könnte ich anfangen zu predigen. Dann wären wir noch 3 Stunden hier. Okay, aber ich möchte einfach diesen Punkt bringen. Wenn wir seine Größe erkennen, dass wir Gerufene sind, dass wir Begnadete sind, dann möchten wir auch Gesandte sein, weil er uns dadurch selber motiviert. Es ist seine Leidenschaft selber, die uns motiviert. Seine Leidenschaft, die uns begegnet, die uns selber motiviert. Ich nehme euch mal mit zurück oder piek's euch mal so ein bisschen an. Könnt ihr euch daran erinnern, als ihr an den Punkt, wie ihr euch das erste Mal bekehrt habt? Wo ihr richtig zu Christus gefunden habt? Und ich weiß noch, der ganze Welt wollte ich von Jesus erzählen. Seid ihr dabei? Ja, so dieser Punkt, hey, ich habe Christus gefunden oder er hat mich gefunden, besser gesagt. Ja, seine Gnade durfte ich erleben und ich durfte erkennen, wer er ist. Könnt ihr euch an diesen Tag nochmal zurückerinnern? Bei einigen gab es vielleicht mehrere Tage, weil es ein Prozess war oder mehrere Male. Aber könnt ihr euch daran zurückerinnern, was für eine Motivation man dabei hatte? Ja? Ich möchte dich fragen, wer sagt, dass diese Motivation, die dadurch ausgelöst worden ist, nur für diesen Tag sein sollte? Ich sage mir das selber. Seine Motivation für uns kommt, indem wir seine Gegenwart, seine Gnade immer mehr erkennen und dem auch letzten Endes Raum geben. Ich möchte hier ein kleines Beispiel geben. Wenn wir seine Leidenschaft erfahren und uns das motiviert, dann möchten wir das doch weitergeben. Und oftmals denken wir, und das ist, worauf ich jetzt ein bisschen abziele, denken wir, es sind so gewisse Leute, die das machen können. Ich habe Folgendes erlebt. Wenn ich auf Gott reagiere, wenn er etwas sagt oder er mich motiviert und ich etwas für sein Reich tue oder tun darf, dann motiviert mich das so dermaßen, dass ich weitermachen möchte. Und oftmals tun wir so den Fehler, begehen wir den Fehler. Wir sehen jemanden vorne und denken, wow, das ist derjenige, der jetzt dafür bestimmt ist, Gottes Reich zu bauen und voranzubringen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Ja? Man sitzt am Sonntag im Gottesdienst, hört eine gute Predigt und denkt, wow, der hat es irgendwo drauf, der hat es irgendwo verstanden. Ja, und auch dieses Bild möchte ich, dass ihr von mir mitnimmt, dass ich irgendwo unterwegs bin, dass ich was mache und tue. Aber das ist das Bild, was du auch von dir selber gerne kultivieren darfst. Und was Gott kultivieren möchte, dass du auf seinen Rufen reagierst. Und ich sage hier ganz klar, nein, es ist nicht der Pastor oder der Evangelist, der irgendwie Gesandter ist, sondern es ist ein Nachfolger Christi, der Gesandte oder die Gesandte. Und das bist du. Das ist jeder Einzelne. Das ist nicht nur für die hier vorne gedacht. Das ist für uns Christen gedacht. Was hat Christus uns denn mitgegeben? Ihr seid meine Nachfolger, meine Jünger. Machet zu Jüngern. Machet zu Jüngern. Ganz einfach. Und nein, es ist nicht nur der Pastor vorne. Jetzt fragst du dich, wie kann das aussehen? Ich kann nicht predigen. Ich kann nicht mal ein Mikrofon in der Hand halten. Da fange ich an zu zittern. Ich kann kein Instrument spielen. Ich möchte hier einfach ein ganz einfaches Beispiel geben. Vor ein paar Tagen hat sich meine Frau entschieden, mit unserer kleinen Tochter, mit der Rahel, Muffins zu backen. Einfach Muffins zu backen und in unser kleines Dorf zu gehen und zu sagen, wir möchten das verteilen. Für eine gute Aktion. Weihnachten im Schuhkarton. Kennen wir alle. Und sie haben sich entschieden, da wollen sie ein paar Spenden für einen sammeln und gleichzeitig im Hinterkopf, wir können das Evangelium dadurch weitergeben. So was hat meine kleine Tochter gemacht. 8 Jahre alt. Nee, Rachel ist neun. Sie hat das hat ihr keiner gesagt, dass sie das machen soll. Das kam einfach so. Sie hat angefangen, kleine Karten zu schreiben, wo drauf stand, Gott liebt dich, Gott ist mit dir, Gott hat dich sehr, sehr lieb. Also einfach ein kleines Bild und kurz was draufgeschrieben. Und das haben sie mit den Muffins im Dorf, haben sie dann verteilt, wo Leute eine Spende für gegeben haben, für Weihnachten im Schuhkarton. Und gleichzeitig haben sie noch eine kleine evangelistische Botschaft von Jesus mitbekommen. Meine kleine Tochter hat niemand irgendwas gelehrt über Strategien für Evangelisation, liest das Buch mal durch von wie erreiche ich Menschen für Jesus. Hey, es war ein Gedanke in ihrem Kopf, dem sie nachgegangen ist. dieser Gedanke vor, das, was du gesagt hast, da habe ich gedacht, hast du mein Predigt gelesen. Stefan, du hast vorhin in der Einleitung gesagt, es ist manchmal ein Gedanke von irgendjemandem, einem Namen im Kopf, den wir haben, wo wir vielleicht hinfahren sollten und so weiter. Ich habe mir das aufgeschrieben und ich finde das so gut, wie der Heilige Geist so die Fäden so zusammenführt. Es ist und bleibt der Heilige Geist, der zu uns spricht. Nein, es ist nicht, dass es irgendein großer Knall am Himmel ist, der sagt, jetzt tu das und das. Wenn er in uns wohnt, dann teilt er sich uns doch mit, oder? Ich war noch vorgestern war ich noch in Bangladesch. Ich habe den Job gewechselt und habe jetzt eine ganz andere Herausforderung. Und ich sitze in Bangladesch in einem Café. Ich war genervt von der ganzen Hitze. Mir ist der Schweiß runtergerannt und so weiter. Und wir haben uns in ein Café reingesetzt, um bei unserer Fahrt mal eine halbe Stunde Pause zu haben. Und mir gegenüber sitzt eine junge Frau und sie hat uns, wir waren als drei Männer unterwegs gewesen, zwei Pastoren von da und ich, sitzt eine junge Frau uns gegenüber und sie lächelt uns an, nicht weil sie flirten wollte, sondern weil man in dieser Kultur vielleicht nur einmal kurz aufguckt und dann schaute sie gleich ganz schüchtern wieder weg. Und das hat mich nicht aus dem Gedanken gelassen und es war dieser eine spontane Gedanke in meinem Kopf, hey, sag dir irgendwas von Jesus. Wisst ihr, was gleich in meinem Kopf hochkam? Bangladesch, Christenverfolgung, die haben schon so viele Christen umgebracht, weil sie evangelisiert haben. Und ich kann dir doch jetzt nichts von Jesus erzählen. Und dann kam diese Frage in meinen Kopf, Ruben, was habe ich für dich getan? Mehr nicht. Was habe ich für dich getan? Und da dachte ich, gut, okay, da habe ich so deutsch evaluiert. Wir sind ja sehr gut im Evaluieren. Okay, ich sitze hier in einem Café. Hier ist niemand da, der irgendwie groß mithören könnte in meinem Umkreis von 10 Metern. Weiter habe ich kein Mikrofon in der Hand, wo ich jemanden zum Anstoß des Evangeliums werden könnte. Und drittens könnten wir ganz schnell rauslaufen und wären schneller weg, wie diese Frau hinterher wäre. Also es hat eine 20 Minuten gedauert. Also habe ich meinen Mut zusammengefasst und habe diese Frau angesprochen. Erstmal, wie sie heißt und so weiter. Und dann waren wir kurz davor zu gehen. Das musste bezahlt werden, das Essen. Und dann kam der kurze Gedanke in meinen Kopf. Wir sollen das Essen für sie zahlen. Da habe ich zu ihr gesagt, möchten ihr einfach was Gutes tun. Ihr Essen ist schon bezahlt. Oh nein, das könnt ihr nicht machen. Und jetzt war der nächste Punkt, wo Gott in meinem Kopf diesen Gedanken gegeben hat. Sag ihr, es ist alles bezahlt, genau wie bei Jesus alles gezahlt worden ist am Kreuz und so weiter. Und innerhalb von 3 Minuten durfte ich das Evangelium bringen. Jetzt war sie so daran interessiert, mehr davon zu hören, dass sie darauf bestand, dass wir Kontakt zu ihr halten und zu einem der örtlichen Pastoren, der hat ihre Karte hinterlassen und sie haben jetzt Kontakt. Bin ich das? Nein. Bist du das, der vielleicht den Gedanken hat, zu Weihnachten an den Nachbarn irgendwas Nettes zu bringen, eine Karte oder jemanden an der Kasse irgendwas zu sagen, hey, ich denke im Gebet an sie oder das deinem Nachbarn zu sagen, hey, ich bete für sie, weil ich sehe, dass sie seit Wochen krank sind oder irgendwie sowas. Seid ihr dabei? Sind das eure Gedanken? Nein. Und ich möchte einfach ermutigen und dazu auffordern, dem wieder ganz neuen Raum zu geben. Saulus hat die Initiative ergriffen. Er hätte auch liegen bleiben können. Oh, jetzt liege ich hier. Jetzt bin ich blind. Jetzt werde ich noch wütender und ich bin doch jetzt nicht blöd, irgendwie dann noch was darauf noch zu reagieren von dem, was Jesus mir jetzt gesagt hat. Nein, es war für ihn Motivation, weil er erkannt hat, seine Gnade hat mein Leben erreicht. Ich habe eine Offenbarung von ihm bekommen und diese Motivation war genug für ihn, dass er die Initiative ergriffen hat. Ich möchte dich fragen, wo im Alltag hast du die Möglichkeit, Initiative zu ergreifen? Weil du mal wieder Christus erkannt hast, weil du mal wieder was von ihm gehört hast durch sein Wort. Amen. Darf ich uns bitten, dass wir vielleicht noch einmal gemeinsam aufstehen? Ich möchte noch einmal mit uns beten. Und dann darf ich wieder an dich übergeben für die Gebetsgemeinschaft. Ist das gut? Ja? Kannst du auch reinfallen. Ja? Das kann ich auch gleich machen mit Danken und Bitten. Dann machen wir das sehr gerne. Okay, dann machen wir das sehr gerne. Ich bete noch einmal und dadurch, wir bleiben gerne stehen, wer mag und wer möchte natürlich. Und dadurch leiten wir dann eine Gebetsgemeinschaft einfach hinein. Und ich würde dann wieder abschließen danach. Herr Jesus, ich danke dir, dass es dein Rufen ist, dass es deine Gnade ist, die uns begegnet, dass wir begnadigt sind, Jesus, weil du uns gerufen hast. Und dass wir gleichzeitig aber dadurch auch motiviert sind, Gesandte zu sein, Jesus. Und ich möchte dich doch bitten, Herr Jesus, dass du uns an diesem Punkt im Alltag wieder ganz neu ergreifst, ermutigst, dass wir dir Raum geben, Jesus, zu uns ganz persönlich zu sprechen. Zu uns ganz persönlich, Herr Jesus, und dass du uns dann den Mut gibst, zu reagieren darauf, was du uns gesagt hast, wie du uns begegnet bist, weil du doch das Wort und die Gnade und das Licht selber bist. So bete ich für offene Herzen und offene Ohren für den Alltag, für jeden Einzelnen von uns, Herr Jesus. Dafür danke ich dir. Amen.